COVID-19 FHRT zu einem Problem und auch sie sind tatsächlich am meisten in Gefahr, wenn sie besitzen vorbestehend einem Gesundheitsschutz-Schutz-Ende-EU-COPD oder sogar einem Problem, oder if you are actually a tobacco smoker. Struktur ihr Bronchienkapazität hilft der physischer KRPER zu absorbieren viel mehr Luft, die ist eigentlich entscheidend für die Funktion von jeder von ihr signifikant KRPER-Organ.